Das koreanische Komitee für asiatisch-pazifischen Frieden gab am 2. Dezember eine Erklärung ab. Die Erklärung hat folgenden Inhalt. Die feindseligen Kräfte mit den USA als Anführer fabrizierten am 30. November unter Missbrauch des Namens des UN-Sicherheitsrates erneut die Sanktionsresolution Nummer 2321. Gleich nach der Annahme der Resolution versicherten die USA über den Sprecher des Weißen Hauses lächerlicherweise, dass Nordkorea einen Druck bekommen werde, den es noch nie erlebt habe. Auch Japan schwört durch den Kabinettssekretär dummerweise, dass es für eine allseitige und strikte Erfüllung der Resolution sorgen werde. Sogar das südkoreanische Parkunhe-Regime, das zurzeit eine lebende Leiche geworden ist, veröffentlichte in der tiefen Nacht eine Erklärung, in der die Resolution herzlich begrüßt wurde und plant gemeinsam mit den USA und Japan zusätzliche separate Sanktionen. Dem schließen sich ohne eigenen Kopf auch einige Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates an, denen der blinde Gehorsam die Gewohnheit geworden ist. Die Demokratische Volksrepublik Korea verurteilt die neue Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrates gegen die Republik als eine beispiellos verrückte Provokation gegen sie und weist sie entschieden zurück. Wenn diese Resolution wegen der Aneignung der Kernwaffen und Raketen verursacht worden ist, so müssen zunächst die USA als Urheber den härtesten Sanktionen unterzogen werden. Das ist der prinzipielle Standpunkt der DVRK. Die Armee und Bevölkerung der DVRK werden die abscheulichen Sanktionen der USA und der feindseligen Kräfte durch härteste Entgegnung vereiteln und die Souveränität des Landes und die Existenzrechte der Nation unantastbar machen. Dass die USA mit unhaltbarer Begründung die Souveränität der DVRK verletzen, ihre Rechte auf Existenz und Entwicklung allseitig ablehnen und sie bedrohen, wird härtere Gegenreaktion seitens der Republik bewirken und nur tragisches Ergebnis mit sich bringen, eigene Sicherheit und die wirtschaftlichen Interessen der Teilnehmer an den Sanktionen zu beeinträchtigen. Die Armee und Bevölkerung der DVRK werden sowohl die Verstärkung ihrer Wehrkraft für den Schutz der Sicherheit und des Friedens des Landes, als auch den welterschütternden Aufbau eines starken sozialistischen Staates, als auch den schwunghaften Kampf für die Eroberung des Weltraums auf die frontale Auseinandersetzung zur Zerschlagung der Machenschaften der USA und aller feindseligen Kräfte richten und ihr unterordnen. Die Welt wird unmissverständlich sehen, dass die räuberische Logik des Dschungelgesetzes, die die diesmalige Sanktionsresolution durch die schwere Verletzung der höchsten Interessen der DVRK verfolgt, auf keinen Fall Wirkung haben wird.